Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Sori werden in Südkorea die Aktionen für die Entlarvung der sexuellen Sklaverei der japanischen Armee in der Vergangenheit und für die Erhaltung der Entschuldigung und Entschädigung rege entfaltet. In den 100 Oberschulen werden die Bewegungen für die Errichtung der kleinen Sexsklavin-Statue aktiv durchgeführt. Diese Bewegung hat im Vorjahr in der Oberschule der Mädchen Difa begonnen. Seitdem wurden bis zum Januar dieses Jahres landesweit in 32 Oberschulen die kleinen Sexsklavin-Statuen gestellt. Am 22. März wurde auch in der Oberschule Sangmu in Gwangju diese Statue eingeweiht.